Die zweite für uns wichtige Beziehung entsteht zugleich mit unserer Beziehung zu unseren Eltern, denn wir gehören nicht nur zu unseren Eltern, wir gehören auch zu unserer Sippe. Mit unseren Eltern haben wir auch deren Sippen und gehören nun zu einer Sippe, in der sich die Sippen von Vater und Mutter verbinden. Eine Sippe verhält sich, als wäre sie zusammengehalten von einer alle Mitglieder bindenden Kraft und von einem in allen Mitgliedern gleichermaßen wirkenden Ordnungs- und Gleichgewichtssinn. Wen diese Kraft bindet und wen dieser Sinn noch berücksichtigt, der gehört auch zur Sippe. Und wen diese Kraft nicht mehr bindet und wen dieser Sinn nicht mehr berücksichtigt, der gehört auch nicht mehr zur Sippe. Daher lässt sich an der Reichweite dieser Kraft und dieses Sinnes ablesen, wer zur Sippe gehört. In der Regel gehören zur Sippe erstens das Kind und seine Geschwister, auch die Toten und die Totgeborenen. Zweitens die Eltern und ihre Geschwister, auch die Toten und die Totgeborenen, auch die unehelich Geborenen und die Halbgeschwister. Drittens die Großeltern. Viertens manchmal noch der eine oder andere der Urgroßeltern. Und fünftens gehören auch Nichtverwandte dazu, nämlich alle, die für andere in der Sippe Platz gemacht haben, zum Beispiel frühere Partner von Eltern oder Großeltern. Und auch alle, durch deren Unglück oder Tod andere in der Sippe einen Vorteil hatten.